Morgen, willkommen, werter Schatz, willkommen, werter Schatz, willkommen, werter Schatz, willkommen, willkommen, werter Schatz, willkommen, willkommen, werter Schatz, werter Schatz, willkommen, willkommen, willkommen, willkommen, werter Schatz. Machet Platz, die Lieb und Glaube, machet Platz für dich in meinem Herzen rein. Zieh bei mir ein, zieh bei mir ein, für dich in meinem Herzen rein, zieh bei mir ein. Schatz, willkommen, werter Schatz, willkommen, werter Schatz, die Lieb und Glaube, die Lieb und Glaube, die Lieb und Glaube, machet Platz, die Lieb und Glaube, machet Platz für dich in meinem Herzen rein. Sieh bei mir ein, die Lieb und Glaube, die Lieb und Glaube, machet Platz in meinem Herzen rein. Sieh bei mir ein, sieh bei mir ein. Sieh bei mir ein, sieh bei mir ein, werter Schatz, sieh bei mir ein. Willkommen, werter Schatz, sieh bei mir ein.